Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Resurrectoris aus Italien, die neue CD Nascienda, ein Konzeptwerk zum heutigen Berufsleben. Gehört haben wir den Weg zur Arbeit, On the Way to Work, und das empfindet wirklich punktgenau die Atmosphäre nach, die in dieser Stadt jeden Morgen herrscht. Auf dem Weg zur Arbeit, Resurrectoris. Und das neue Jahr, massive Übergriffe auf Frauen in Köln, eine völlig neue Qualität. Um den Kölner Hauptbahnhof haben an Silvester hunderte junge Männer Frauen ausgeraubt und zum Teil massiv sexuell angegangen. Bei der Polizei gingen inzwischen 90 Anzeigen ein. In Hamburg kam es offenbar zu ähnlichen Vorfällen. Nach der Silvesternacht. Rechtsextreme nutzen Köln für rassistische Hetze. Nach den Übergriffen in Köln ist in den sozialen Netzwerken die Hetze gegen Flüchtlinge in vollem Gange. Auch Pegida vereinnahmt die Vorfälle für sich. Völlig unmöglich, jetzt hier ein frohes neues Jahr zu wünschen. Die Nummer 1 auf Marabu ist ja jetzt der Weiher mit Scheiße schreien. Und das trifft's dann wohl eher.

Neue Deutsche Welle Klassiker, nichts von der ersten LP Made in Isle mit Ja, Scheiße. Ein Song einfach mal zum Abreagieren, der tritt auch gerade gegen das eigene Schienbein. Aber hier bei uns wird ja wohl eher gerne nach unten getreten. Die Schwächeren werden breit grinsend vorgeführt. Ja, das ist scheiße. Das hat zum Beispiel 15 Jahre lang Stefan Raab in Deutschland kultiviert, Figuren kreiert, nur um sie zu treten und damit scheiße reich zu werden. Das war scheiße. Der ist ja nun weg, die Nachfolger nähen sich im Fernsehen den Mund zu und kriegen dafür den Grimme-Preis. Sie wissen, wer Grimme war? Nein, einfach mal nachlesen. Dass sowas den Grimme-Preis kriegt, ist einfach, jawohl, scheiße. Seit 1964 würdigt das Grimme-Institut Produktionen und Fernsehleistungen, die die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können. Aus dem Statut des Grimme-Instituts. Und da fragen sich wirklich alle, warum die Perversions- und Gewaltspirale in Deutschland permanent angezogen wird? Wirklich? Danke reicht, weg vom Mainstream, ganz weit weg. Kleine Clubs, kleine Bands. England, Pews, Wallpaper, zwei CDs draußen. Und das passt hier auch wieder. Verstecken und suchen, hide and seek. Pews Wallpaper. I'm sick and tired of your heart. hustle to get by. Falling through where I don't care, just as long as it's high. Auch aus England, Gothic Chicken, diesmal eine LP, schönes Vinyl, Lift the Cobweb Whale von Pink Hedgehog Records und gehört haben wir Priest Hole, das Priesterloch. Weiter mit ungewöhnlichen Songs, diesmal aus Amerika, Schizo Fun Addict. Die Band kommt so ganz langsam nach Europa. Hier habe ich zwei CDs in der Hand. Die erste heißt The Atom Spark Hotel. Davon hören wir jetzt was. Schizo Fun Addict aus New York. Away. Etwas aus einer Zeit, als Untergrund und Independence noch wirklich abenteuerliches Entdecken war und nicht irgendwelchen Mode-Hinterherkriechereien, wie es leider viel zu oft heute ist. Das war von einer gerade rausgekommenen Doppel-CD Invisible Shadows, auf der Hal McGee seine allerersten Erfahrungen einmal erzählt, bespricht, aber eben auch dann teilweise den wunderbaren Krach mit drauf hat, den er damals mit Debbie Jeffey fabriziert hat, einer der ersten Untergrund-Undergrounds, total ausgerasteten Labels aus den USA. Hal McGee gibt es bis heute mit Helltapes, Hunderttausende an Stunden von ungewöhnlichen Klängen. Alive and Well, Hal McGee, das war von der Doppel-CD Invisible Shadows. Übrigens, dies alles genau aus der Zeit, als wir in Deutschland mit den genialen Dilettanten, unter anderem den wirklich einstürzenden Neubauten, ein Pendant hatten. Lange, lange ist's her. Nicht ganz lange dabei, aber immerhin schon 8 CDs draußen haben Radium 88 aus England. Einen ziemlich eigenen Sound haben sie inzwischen entwickelt und das ist von der neuen CD, die da heißt The Loneliness of the Long Distance Space Traveler. Radium 88. Thank you. die 17 Pygmies aus den USA, die bis vor kurzem eigentlich eher elektro-avantgardistisch unterwegs waren. Hier besinnen sie sich aber auf ihre Anfangsjahre, die sehr folkloristisch waren. Sehr schöne Sache, Isabel 2, Abandon Rising, 17 Pygmies. Lord Nitter's Magic Music Box, produziert für radiomarabu.de. radiomarabu.de for all the English-speaking listeners. Ist vielleicht irgendwer demnächst mal in Quebec, Kanada? Da kann man in La Bouche, einem Restaurant, sehr gut traditionell kanadisch essen und traditionell kanadisch hören. La Bouche, ein neues Trio von François Couture, was hier wirklich sehr schönen handgemachten Folk bringt. La Bouche. Ich fange ganz von vorne an und mach mit allem Schluss. Mein letzter Zug ist abgefahren, drum nehm ich halt den Bus. Die Zeit dafür ist wirklich reif. Ich sitz auf glühenden Kohlen. Am Horizont den Silberstreif. Den muss ich mir jetzt holen. Am Tunnelende wartet schon die Endstation. Die Endstation. Wer sucht, der kriegt als Finderlohn die Endstation. Am End von meinem Neubeginn erwartet mich als tiefer Sinn. Da geh ich jetzt mal aus davon. Die Endstation. Das letzte Ränzel ist gepackt. Ich schmeiß es über Bord. Die Rettungsleine ist zerhackt und zieht mich ganz weit fort. Die Karten sind nun neu gepolt. Die Fälle weggeschwommen. Mein Bus hat mich nun abgeholt. Ich fühl mich mitgenommen. Am Tunnelende wartet schon die Endstation. Wer sucht, der kriegt als Finderlohn die Endstation. Am End vor meinem Neubeginn erwartet mich als tiefer Sinn. Da geh ich jetzt mal aus davon. Da gehe ich jetzt mal aus davon. Die Endstation. Und da war es wieder, das subversive Kasperl-Theater. Dr. Döblingers geschmackvolles Kasper-Theater. Kasperl und die Tasse des Bösen, das neue Stück, ebenso erhältlich auf CD. Gerade hörten wir den völlig frustrierten Koppelhuber, der festgestellt hat, dass es in seinem Laden doch nicht alles gibt. Er hat sogar Bullistol, aber blaue Weggummis, die hat er nicht mehr. Und was ist das Leben schon wert, wenn man nicht alles hat? Dr. Döblingers subversives Kasperltheater Teil 3 in der nächsten Show. Und hier einer der ganz wenigen Überlebenden, Alvaro, kam aus der original Londoner Punk-Szene, verschwand dann nach Konstanz und wurde zu Alvaro. Hat sich nie verbogen, verkauft, versonst was. Demnächst die neue LP soll in Gold rauskommen, so sonnengolden, heißt White Man Black Shadow und geht los mit dem wundervollen Rampant Rabbit, Alvaro. Rabbit in the wrong hole. time to go. Run, run, run, run, run, run, run, run, run. No, G-Rabbit, your mom's calling you. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. Home, sweet home. Home, sweet home. Original Barnstormers Spasm Band mit Crazy Rhythm. Mal rückblickend genommen von einem schönen 3-CD-Sampler, der da heißt The Best of Skiffle. Skiffle kennt ja heute kein Mensch mehr. Wer sich mal damit beschäftigen möchte, eine der frühen Bewegungen, wir machen unsere Musik einfach selber, der beschäftige sich mal mit Skiffle. So, kurz vor Ende der Show passt das jetzt hier ganz gut. Die letzte Bestellung. Bayern, Bier, Prost, Reinheitsgebot. Und da ist doch tatsächlich eine Fliege im Bier gelandet. Die letzte Bestellung. Oh, oh, oh, na, was machst denn du da? Wie kommst du da? Nein, ganz gewiss nicht vom Brei, du grintigst Lurde. Frisst mich der Neid, wirst dich so gefreit. Pudelnackert bis zum Hals, Bugs im Wasser, Hopfen, Malz, die ganze Zeit. Aber der Aufenthalt von Arthropoden in mein Bier ist streng verboten. Von der Hummel bis zur Laus, was da nicht fliegt, das fliegt, das fliegt gern aus. Oh yeah, oh yeah, das ist jetzt nicht schön. Wer spumpt und strampelt, sie verbirgt, von meinem Bier in Suri gerückt, das kann nicht gut gehen. Speibt's vielleicht nein in mein Gebrei, den bierfrei Schwimmer schafft die heut nimmer, das ist vorbei. Der Aufenthalt von Arthropoden in mein Bier ist streng verboten. Wo der Hummel bis zur Laus, was da nicht fliegt, das fliegt, das fliegt kein aus. Retten, vielleicht sogar reanimieren, vertrau dem Matz, sau dumme Fliegen, also gut, Gnade vor Recht, mein Gott ist dem Mist viel schlecht, Quadratfacetten spült Richinen, da hebt's ab in Serpentinen, der Aufenthalt von Arthropoden in mein Bier ist streng verboten. Bis zur Laus, was so nicht fliegt, das fliegt kein aus. Der Aufenthalt von Arthropoden in mein Bier ist streng verboten. Wo der Hummel bis zur Laus, was so nicht fliegt, das fliegt kein aus. Was da nicht fliegt, das fliegt kein aus. Was da nicht fliegt, das fliegt kein aus. Konjunktur. Bundesbank korrigiert Wachstumsprognose nach oben. Die Konjunktur in Deutschland kommt langsam auf Touren. Bundesbank rechnet mit stärkerem Wachstum für 2016 und 2017. Ach Scheiße. Dies zum Schluss. Also mit Rockstars habe ich es hier irgendwie schon lange überhaupt nicht mehr. Das ist irgendwie alles Teil einer Struktur, die mir absolut nicht mehr gefällt, die schon lange nichts mehr Gutes auf diesem Planeten vollbringt. Rockstars, nein, danke. Einen einzigen gab es noch. Den konnte man wirklich... Der ist jetzt auch gegangen. Lemmy. Ein ganz früher Lemmy von einem Stiff-Sampler. Stiff 1977. Auf dem Sampler steht drauf... Wenn sie tot sind, dann machen wir mit ihnen einen Vertrag. Motorhead. White Line Fever. Oh. Magic Music.